Mensch, draußen weint der Himmel, denn James Gandolfini ist letzte Nacht von uns gegangen. Und normalerweise stehe ich ja nicht so sehr darauf, ja, irgendwie so eine Scheintrauer zu tragen und so zu tun, als ob man die Person besonders gut kannte und dass man jetzt halt eben total traurig ist, aber im Fall von James Gandolfini muss ich ganz ehrlich sagen, das ist schon eine harte Nummer. Also ich persönlich habe James Gandolfini schätzen gelernt, muss man sagen. Als Tony Soprano bei den Sopranos dürfte eigentlich jeder kennen, die wahrscheinlich beste TV-Serie, die es bis jetzt gab. Natürlich, das ist immer ein bisschen vom Geschmack abhängig, aber ich denke mal, gehört definitiv zu den besten Serien, die je gedreht wurden. Und tja, er hat wirklich für mich zum allerersten Mal das geschafft, was viele Serien versucht haben, aber eben nie geschafft haben, nämlich mich wahnsinnig eine Serie zu binden und zu fesseln. Also, es war wirklich so, dass ich den kompletten Sommer 2012 alle sechs, eigentlich sieben Staffeln, muss man ja sagen, die letzte wurde ja geteilt, durchgehend geguckt habe. Ich habe fast kein Wrestling geguckt, nur ganz, ganz wenig. Und jede Sekunde, die ich irgendwie opfern konnte, wurde mit Sopranos gefüllt. Und ja, ich glaube, das sagt natürlich schon einiges darüber aus, wie großartig ich vor allem James Gandolfini fand. Also über die Sopranos zu sprechen, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber James Gandolfini ist für mich das Nonplusultra an liebenswerten Antagonisten. Also sowas habe ich davor noch nicht gesehen, danach noch nicht gesehen. Und übrigens hat James Gandolfini es auch geschafft, dass ich mir nicht bewusst Filme mit ihm angucken möchte. Das kam auch durch diese Tony Soprano-Rolle, die er da ausgefüllt hat, denn ich habe immer Angst, dass ich Tony Soprano, aka James Gandolfini, mit anderen Augen sehe. Und justament, ja, vor 2, 3 Tagen spreche ich über die Sopranos, über James Gandolfini. Gestern Abend habe ich noch über James Gandolfini gesprochen und habe gesagt, ja, ich möchte mir jetzt auch die Filme von ihm angucken. Und dann stirbt dieser Mann, der mir so unfassbar schöne Stunden im Sommer 2012 beschert hat. Und wie gesagt, ich kann hier nicht sein Lebenswerk irgendwie rekapitulieren oder sagen, was für ein toller Schauspieler er war. Dafür habe ich viel zu wenig Ahnung und es wird tausende von Filmpodcasts geben, die das sagen. Für mich ist einfach nur James Gandolfini ein Mensch gewesen, der es geschafft hat, mich wahnsinnig zu erreichen und in seinen Bann zu ziehen mit der Rolle des Tony Sopranos und auch übrigens mit der Rolle in True Romance hieß es, glaube ich. Ihr merkt's, ich bin kein Cineast, aber dennoch wollte ich diese Möglichkeit des Audioboosts nutzen, um das mal hier anzubringen. James Gandolfini, letzte Nacht gestorben. Bin ich wirklich ein bisschen traurig. Kennt man gar nicht von mir, aber auch viel zu jung. 51 Jahre nur geworden. Gut, ich denke mal, wenn ich hier nur weiter rumschwafel, wird's nicht besser. Ich hoffe, man beginnt jetzt nicht irgendwie so ein Überhype in Sachen James Gandolfini. Das gibt's ja manchmal, dass nach dem Tod eines Künstlers plötzlich alles vermarktet wird, was noch geht. Die ersten Anzeichen dafür habe ich übrigens schon am eigenen Leib gespürt, denn ich war nicht im Besitz der Sopranos Mafia Box, die es bei Amazon für schlappen Taler für, glaube ich, 60 € gab und die habe ich mir heute Morgen gleich bestellt. Ich habe es als Zeichen gewertet. Mit dem DVD-Player zusammen habe ich mir die bestellt und habe mich schon gefreut. Mensch, jetzt dann wieder der Sommer 2013 mit den Sopranos und diesmal sogar mit noch 2 extra DVDs etc. pp. Und dann komme ich nach Hause, wurde meine Bestellung storniert. Ich habe natürlich gedacht, das kann doch wohl nicht wahr sein. Guck bei Amazon und zack, haben sie die DVD schon auf 99 € hochgesetzt. Gott sei Dank gibt's da noch so einen versteckten Link, dass man auf die 56 Euro wiederkommt. Das habe ich dann auch gleich gemacht und jetzt bestellt, werde ich dann nächste Woche Freitag zugesandt bekommen. Bin ich wirklich glücklich, denn auch schon bei eBay und so ist die Mafia-Box auf über 170 Euro hochgeschossen. Also es scheint da so ein kleiner Ausverkauf stattzufinden mit James Gandolfini und natürlich mit seinem Riesenerfolg Die Sopranos. So, jetzt habe ich doch viel geschwafelt. Dennoch, James Gandolfini, danke für diese vielen tollen Stunden.